der heutigen Sendung als Einführung zum Begriff der Kultur geht das neue Format Gedankenexperimente on Air innerhalb des Gesamtkonzeptes IMC in the Mid Classic und nach dem Sendestart am 1. Dezember 2011 als Weltkulturradio bei Radio Multikult FM in Berlin. In Gedankenexperimente können theoretische Überlegungen hypothetisch mit Bezug auf empirische Nachweise auf gesellschaftliche Situationen zur Anwendung gebracht werden, ohne deren Überprüfbarkeit einzufordern. Der logische Irrtum als mögliches Risiko ist Bestandteil des Konzepts. Der Anspruch von absoluter Wahrheit wird nicht eingefordert. Im Sanskrit, der alten indischen Wissenschaftssprache, heißt Gedankenexperiment Vichintana Pratisamvedan. Das Wort Veda wird in Indien in der Bedeutung Wissen verwendet und bezieht sich auf die vedische Zeit. Dazu gehören die vedischen Schriften, ebenso das religiöse und weltliche Wissen. Die Sendung Gedankenexperimente wird ihren Schwerpunkt legen auf Themen rund um die Musik als Naturphänomen, als Klang, als Handwerk, als Gegenstand der Wissenschaften und in der Pädagogik. Im Fokus steht die Begegnung von Denk- und Erfahrungswelten eines südasiatischen, indischen Verständnisses über Musik mit denen eines westlichen europäischen Kulturbewusstseins. Gedankenexperimente zielt mit einem transdisziplinären Ansatz auf Selbstreflexion und Bewusstseinserweiterung im Sinne der indischen Philosophie. Samaved. The word Sama was derived from the word Saman, or prayers for singing. The Samaveda takes the hymns of the Rigveda and places them in patterns of notes and music. These musical patterns are supposed to emanate from the vibrations and the resonance of the cosmos itself and were designed to bring peace to the vagrant mind. Accept our offerings. You are the one to whom we sing our songs. Convey our offerings to the gods. You are the priest for whom we have prepared the seat in our hearts. O Soma, you have been justly extracted. Flow out towards Indra. May all that is evil and ill be away from you. May your nectar not become an intoxicant for the perplexed, confused between truth and falsity. May your radiant drops shower bounty on this our yajna. Deutsche Soziologe und Philosoph Jürgen Habermas bezeichnete es als unvollendetes Projekt der Moderne. Der Philosoph Arnim Regenbogen aus Osnabrück befürwortete seine Weiterentwicklung als das Projekt der Aufklärung, aber mit veränderten Zielen und Inhalten. Gedankenexperimente unternimmt den Versuch einer Fortführung der Aufklärung als Medienformat, das heißt die Weiterführung und Weiterentwicklung der Erkenntnisse aus der Aufklärung. Beleuchtet man den Begriff Aufklärung in seinem historischen Kontext, stellt man erstaunlicherweise viele Parallelen zu unseren heutigen Gesellschaftszuständen in einer globalisierten Welt fest. Seit dem 17. Jahrhundert hat sich in der Kernsubstanz nichts Wesentliches am Menschsein verändert. Die Bemühungen im Überlebenskampf und im Bestreben um die Lebensverbesserungen erscheinen nahezu die gleichen, auch wenn die damaligen Lebensbedingungen wie Ernährung, Bildung, medizinische Versorgung aus unserer heutigen westlichen Sicht als härter empfunden werden. Statt Buchdruck sind es heute Tablet-PCs. Statt freie Meinungsäußerung und Versammlungsfreiheit sind es Blogsysteme und Social Networks. Dennoch, trotz Hightech, erscheint vieles von dem Alten nur in neuer Verpackung. Der Mensch ist Mensch geblieben ohne merkliche genetische Veränderung, ohne echte Weiterentwicklung in einem Zeitraum von nur 300 Jahren. Eine Hybridisierung findet aktuell nur auf technischer Basis und funktional statt. Mit der Fortführung der Aufklärung handelt es sich in Gedankenexperimente nicht um eine Modeerscheinung im Sinne einer nostalgischen Sehnsucht nach Altbewährten. Vielmehr ist es eine logische Konsequenz, dort anzuknüpfen, wo die europäische Aufklärung im 19. 20. Jahrhundert aufgehört hat zu wirken. Rajan, Rajan, Rajan. Unser Sendeformat Gedankenexperimente soll nicht unverrückbare Positionen einnehmen. Aus spezifischen Erkenntnissen oder Theorien der Naturwissenschaften oder Gesellschaftstheorien wie der Aufklärung, dem Naturalismus, Existenzialismus, Humanismus oder Nihilismus. Vielmehr wird Gedankenexperimente in dem aktuellen Kontext stehen mit den Bedürfnissen der uns umgebenden Umwelt des 21. Jahrhunderts. Auch eine Nabelschau ist nicht genug. Aktuelle Missstände und neues Leid beleuchten, den Finger in die Wunde legen, dieser voyeuristische Journalismus ist für die überwiegende Mehrzahl der Massenmedien täglich Brot. Wo bleiben die Perspektiven zum Guten, die Erfahrbarkeit praktikabler Lösungswege? Für die Übersetzungsarbeit in Gedankenexperimente sind medienseitig Instrumente hilfreich, wie wir sie aus der kritischen Analyse kennen, mit der Ideologien aufgespürt werden. Sie können den Menschen zu ihrer Mündigkeit und einer vernunftorientierten Gesellschaft verhelfen. Vergleichbar der Fassung als kritische Theorien durch Theodor W. Adorno, Walter Benjamin, Jürgen Habermas, Alfred Lorenzer oder Erich Fromm. Thank you. dies war unsere Einführung zum Begriff der Kultur in dem neuen Format Gedankenexperimente Vichintana Pratisamvedan. Neben dem bestehenden Format Ragazzi des Monats und den Special Features, Studio Talk und Festival Reports. Schreiben Sie mir gerne Ihre Gedanken und Ideen zu der neuen Sendung an gedankenexperiment@imcradio.net. Die Sendung Gedankenexperimente hören Sie in 2012 jeden dritten Donnerstag um 21 Uhr oder 15 Uhr New Yorker Zeit auf dem Weltkulturradio Multikult FM in Berlin. Der nächste Termin ist also der 19. Januar. Daneben gibt es Ragazzi des Monats weiterhin auf Tide 96.0 wie gewohnt jeden dritten Montag um 23 Uhr. Die Termine auch in der Schweiz und in Österreich finden Sie unter www.imcradio.net/sendetermine. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Lothar Meyer im Sinne des irischen Schriftstellers Oscar Wilde. Der Kultivierte bedauert nie einen Genuss. Der Unkultivierte weiß überhaupt nicht, was ein Genuss ist. Namaste.